Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge unseres Gesprächs. Ich hatte da mal eine Frage, heißt der Podcast. Mein Name ist Martin, bei mir ist wie immer Sven. Hallo Sven. Hallo Martin, hallo andere Menschen. Hallo Welt, hallo Internet. Wie geht's dir? Ja. Muss ja? Geht. Okay, dann halten wir uns daran nicht weiter auf. Nein. Und gehen direkt zur Frage. Eine Sache vorher noch vorweg. Heute wird es ein bisschen kürzer sein, weil wir müssen noch woanders hin. Und wir gucken mal, wie lange es hält. Aber die erste Frage stelle ich auf jeden Fall schon mal. Und die erste Frage heute ist, warum lohnt es sich zu demonstrieren? Soll ich dazu was sagen? Ja, das fand ich die letzten Male immer ganz gut, wenn du noch ein bisschen... Wenn ich so Kontext gebe, für wo die Frage herkommt. Da habe ich auch Zeit zum Aufschreiben. Okay, na in dem Fall liegt die Frage, glaube ich, oder die Herkunft der Frage, denke ich, auf der Hand. Wir haben eine ganze Menge Sachen in unserer Welt gerade, die meiner Meinung nach zumindest nicht in die richtige Richtung deuten. Es gibt... eine Menge Sachen, die in der Türkei falsch laufen. Es gibt eine Menge Sachen, die in Ägypten falsch laufen und in vielen anderen Ländern auch. Es gibt auch innerhalb der westlichen Welt, wenn man so will, ein riesengroßes Problem, was im Prinzip global geworden ist. Das dreht sich um PRISM und die Causa Snowden, der gerade in Österreich, nee, nicht in Österreich, Entschuldigung, in Moskau natürlich ist, soweit alle wissen. Ja. Und wir gehen nicht auf die Straße. Die Leute in der Türkei, in Ägypten zum Beispiel, gehen auf die Straße. Die Frage stellt sich eigentlich, warum? Und wieso ist es wichtig, auf die Straße zu gehen? Für was geht man auf die Straße? Und so weiter. Ja, also ich glaube, das ganze Problemfeld der Demonstrationen hat sich in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich sehr umstrukturiert. Also ich denke, weil das mit mehreren Entwicklungen zu tun hat, die auch sozusagen dann vielleicht auch klar machen, warum es vielleicht in Deutschland das Demonstrieren nochmal eine andere Sache ist, als es jetzt vielleicht in der Türkei oder in Ägypten gerade ist. Ich denke, ein Punkt, den man da auf jeden Fall ansprechen muss, ist halt die Frage der Organisation. Mhm. Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen sich das Ganze zurückspinnt, also in dem Moment, wo man irgendwie davon ausgehen kann, dass alle Menschen in irgendeiner Form organisiert sind, in welcher Organisation auch immer, dann ist eine Demonstration ja immer auch sozusagen eine Demonstration, dass man in relativ kurzer Zeit eine gewisse Anzahl von Menschen mobilisieren kann für irgendwas. Ja. Das heißt, die Demonstration demonstriert irgendwie die Wirkmächtigkeit einer Organisationsform und einer Organisationsstruktur. Insofern ist quasi eine Demonstration insofern immer auch einen Ausdruck dessen, welche Macht man in sozusagen auch, wenn ich jetzt den Begriff vielleicht nochmal erklären könnte, aber welche Macht sozusagen eine Organisation hat. Ja. Das heißt, eine Organisation, die viele Menschen in kurzer Zeit auf die Straße bringen kann, ist sozusagen im gesellschaftlichen Diskurs mächtig und kann dementsprechend ihre Argumente anders auf die Tagesordnung setzen als nicht. Insofern verweist das vielleicht auf eine Schwäche aktuelle Demonstrationen in Deutschland, dass die meisten Menschen, glaube ich, gar nicht so organisiert sind, dass sie wirklich spontan, also mehr oder weniger spontan, auf aktuelle Geschehnisse reagieren können. Und deswegen sind, ich glaube, so viele kleine Demonstrationen schaffen es dann einfach auch gar nicht, die mediale Grenze zu überschreiten, dass sie überhaupt quasi wahrgenommen werden. Also sie werden dann quasi lokal vielleicht wahrgenommen, aber sozusagen regional dann vielleicht schon nicht mehr und national dann gar nicht mehr. Das heißt, es ist immer die Frage, inwieweit schafft es halt eine Demonstration auch, eine mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und die meisten kleinen Demonstrationen schaffen es nicht, wobei ich trotzdem sagen will, es gibt natürlich auch Anlässe, wo das gar nicht so notwendig ist. Also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel in meiner Jugend, wenn jetzt irgendwie eine kleine Gruppe von Nazis in irgendeinem Odenwälder Kaff demonstriert, dann geht es eher darum, sozusagen vor Ort zu sein und vielleicht die Nazis davon abzuhalten, dort laufen zu können. Da ist es aber vielleicht nicht notwendig, dass er jetzt irgendwie komplett Deutschland mitkommt. Muss nicht jeden Tagesschau kommen. Genau. Aber bei anderen Themen ist es natürlich, haben wir das gleiche Problem auch, dass viele Leute eben gar nicht glauben, dass diese Demonstration irgendeinen Effekt haben könnte, deswegen nicht kommen, deswegen die Demonstrationen klein bleiben, weswegen sie dann auch nicht schaffen, die mediale Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, was natürlich auf der anderen Seite auch ein grundsätzliches Problem verweist, insofern, dass Demonstrationen immer auch von quasi der Möglichkeit zur Wahrnehmung der Demonstration und der Inhalte abhängen und dass es da unglaublich schwierig ist, also selbst teilweise große Demonstrationen, also medial überhaupt nicht mehr irgendwie rezipiert werden. Also, ich weiß nicht, was fällt mir jetzt? Also, ich meine, zum Beispiel, gerade bei jetzt Blockupy in Frankfurt, da wurde überhaupt auch nur medial rezipiert, dass diese Demonstration sozusagen sehr massiv gestoppt worden ist. Stimmt, ja. Aber sozusagen eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Forderungen oder den Argumenten, die auf dieser Demo vertreten wurden, gab es ja auch nicht. Und das ist halt ganz häufig ein Problem in Deutschland. Das hat wahrscheinlich ganz viele Gründe. Aber jetzt vielleicht, bevor man darüber weiterspricht, eben noch einen anderen Punkt, der mir, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass Demonstrationen halt sehr körperlich sind. Also an der Demonstration teil, also auch wenn es mittlerweile Phänomene gibt wie Online-Demonstrationen, ganz egal, was man davon halten will, dann klassischerweise bedeutet die Demonstration, dass ich meinen Körper an einen Raum, in den Raum bewege und dort vielleicht auch noch sozusagen einen Weg abschreite und quasi durch die Anwesenheit, die leibliche Anwesenheit quasi die versuche, dem Anliegen Bedeutung beizumessen, was dann auch genau ja eigentlich dann wieder dazu führt, dass eine Polizei, die eine Demonstration stoppen will oder begleitet, eben auch wieder sehr körperlich einwirken kann auf diese Demonstration, was eben dann auch immer wieder diese Bilder erzeugt, die wir alle wahrscheinlich nicht so gerne sehen, dass Menschen ernsthaft verletzt werden. Und das verweist aber, glaube ich, insofern halt schon auf ein Problem, wie weit wir überhaupt unsere Körper bereit sind, unsere Körper für eine Sache einzusetzen. Ja, ja, ich meine, was du gerade gesagt hast, ist insofern interessant, weil gerade Gewalt und Körper natürlich auch, also die Risikobereitschaft auf die Straße zu gehen, ist ja, also wenn man sich das jetzt ansieht in der Türkei gerade, also da ist es, glaube ich, allen, insbesondere in Deutschland, sehr bewusst geworden, dass also demonstrieren auch bedeuten kann, dass es eben ganz viele Verletzte, ganz aber auch Tote geben kann und so weiter. Und diese Risikobereitschaft eben dann auch im Prinzip politische Kraft entwickelt, wenn die Leute trotzdem auf die Straße gehen und sich nicht einschüchtern lassen. Und andererseits ist es trotzdem für mich absolut erstaunlich, dass selbst Prism ist schrecklich und ich denke, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass es im Prinzip die schrecklichste Sache ist, die passieren konnte. Nicht, dass es nicht absehbar war, zumindest in diesen Zusammenhängen, sage ich mal, aber trotzdem. Ne? Und trotzdem würde ich sagen, ist das relative Risiko im Vergleich zu dem, was in der Türkei passiert, geringer, hier auf die Straße zu gehen. Glaubst du, dass also eine gewisse Risiko, nicht Bereitschaft, aber eine gewisse, also eine Grenze fürs Risiko auch da sein muss, damit die Leute überhaupt auf die Straße gehen? Also ist vielleicht gerade, weil Prism so ungefährlich wirkt, der Grund, auf die Straße zu gehen, gar nicht gegeben? Nee, also das Problem mit Prism ist ja sozusagen, dass es momentan noch sehr abstrakt ist. Also auch eher wenig direktes Verhalten der einzelnen Menschen beeinflusst, während hingegen Alkoholverbote, aber auch sozusagen andere Einschränkungen des alltäglichen Lebens die Leute ja sehr massiv irgendwie in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt und auch in ihrer Artikulation ihrer Lebensweise einschränkt. Mhm. Das ist erstmal vielleicht ein Unterschied bei den beiden Themen. Das eine sozusagen ist... Ist natürlich auch schwer zu vergleichen, klar. Das andere ist ja erstmal irgendwie... Es ist zwar irgendwie, also sehr abstrakt, aber also vielleicht wahrscheinlich, also vielleicht sogar schlimmer als jetzt irgendwie den, aber nee, wahrscheinlich nicht mal das, aber ich glaube, das eine ist ein abstraktes Problem, was man auch schlecht personalisieren kann. Also, man hat ja auch bei den Protesten in der Türkei gesehen, dass es sehr schnell zu so einer Personalisierung der Kritik kam, die sich dann eben sehr auf Erdogan fixiert hat, und ich glaube, das gibt so einem Protest irgendwie immer Auftrieb mit, und das finde ich gemeinsamer Feind. Nicht immer positiv. Aber macht es zumindest leichter, wird es irgendwie mehr Menschen auch auf eine gemeinsame Haltung einzuschwören. Ich glaube, das ist auch sehr spannend in der Türkei, dass man irgendwie so gar nicht so wirklich durchschaut, welche Gruppen da eigentlich mit welchen Interessen vorhanden sind. Aber es scheint so, dass sich das, worauf sich all diese Gruppen momentan zumindest einigen können, ist, dass der Führungsstil Erdogans unter aller Sau ist und das in dieser Form beendet werden muss. Ja. Und, aber nochmal zur Frage des Risikos. Natürlich muss man, glaube ich, schon anerkennen, dass was die Polizei macht, in Deutschland sehr stark auch wieder bezüglich Fragen der Verhältnismäßigkeit selbst wieder versucht wird zu überwachen. Also ich glaube, das Risiko ernsthafter Verletzungen bei einer Demonstration in Deutschland davon zu tragen, ist mit Sicherheit geringer, als jetzt vielleicht es in der Türkei ist. Auf der anderen Seite ist das Risiko, individuell haftbar gemacht zu werden für Aktionen oder eben Nicht-Aktionen, die an dieser Demonstration stattfinden, in Deutschland vielleicht dann auch wieder höher. Also ich denke, da muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich die Maxime der Polizeistrategie zum jeweiligen Zeitpunkt und im jeweiligen Land. Also geht es darum, Menschen auseinanderzutreiben, und das schien ja irgendwie in der Türkei eher das Ziel zu sein, also die Menschen aus dem Park zu bekommen. Während ich das Gefühl habe, dass wenn die Polizei in Deutschland Demonstrationen angreift, dann hat sie in der Regel eher das Ziel, einzelne Personen oder Gruppen vom Rest zu trennen und die dann sozusagen verantwortlich zu machen für was auch immer. Also, und das hat auch das Problem, dass es im Zweifel sehr teuer werden kann. Also das, und das ist auch nochmal, würde ich sagen, nochmal ein anderes Risiko, während das quasi der Polizeiknüppel, der dich trifft, irgendwie wehtut und aber vielleicht im besten Fall nach ein paar Stunden und ein paar Bieren auch schon wieder vergessen ist, sind die 2000 Euro, die du vielleicht per Strafbefehl bekommst, dann das durchaus länger wirksam und tun dann fast schon mehr weh als wirklich der Schlag. Insofern würde ich eher sagen, dass in Deutschland die Repressionsstrategien sich verschoben haben und dass sozusagen man anders versucht, mit aufstandsähnlichen oder eben auch kleinen Demonstrationen umzugehen und viel früher auch dem Ganzen schon das Wasser abgräbt. Also das, ich würde nicht sagen, dass es Deutschland da weniger, also das Risiko findet einfach an anderen Stellen statt. Es ist weniger der Körper, der sozusagen risikobehaftet ist, sondern vielmehr das Konto dann. Die Geldbörse, ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber man fragt sich halt wirklich, was hält die Leute ab davon? Wenn ich so an mich selber denke, ich bin jetzt auch kein regelmäßiger Demonstrant. Ich habe manchmal, also bei mir ist es immer so, dass ich ab und an mal hingehe zu Demonstrationen, aber ich bin wüssten die Leute, die halt regelmäßig in Berlin zumindest demonstrieren, auch, dass ich da nicht regelmäßig Gast bin oder sowas. Und bei mir, also mein Grund dafür ist eigentlich immer, dass ich mich manchmal frage, ob diese Demonstrationen an sich, du hast jetzt ein paar Punkte genannt, also Demonstrationen geben einer Meinung oder einer Bewegung eine gewisse Körperlichkeit zurück, sie werden Menschen zugeordnet auf einmal und solchen Dingen, sie sind irgendwie als größerer Körper sichtbar in der Bevölkerung und so weiter. Und ich frage mich aber, ob das für die meisten sagen wir mal, innerhalb von Deutschland überhaupt noch ein Indikator ist für das, was sie also wie sie die Welt sehen und ob es dafür Unterstützung geben müsste oder sowas in der Art. Also so wie ich mir Demonstrationen immer vorstelle, geht es vor allen Dingen darum, also nicht darum sozusagen gegen die Polizeirepression zu demonstrieren oder sowas in diese Richtung oder sich dagegen zu stellen oder so. Es geht manchmal darum, Nazis irgendwie nachzutreten, das sicherlich oder sowas. Aber es geht halt in erster Linie darum, den Großteil der Bevölkerung, die normalen in Anführungsstrichen, davon zu überzeugen, dass es hier noch Randgruppen gibt, denen auch Beachtung geschenkt werden soll. Und es gibt halt ganz, ganz selten Fälle, wo sozusagen aufgrund einer Demonstration, ist zumindest mein Eindruck, aufgrund einer Demonstration jetzt Meinungsänderungen innerhalb der Bevölkerung zu beobachten sind. Meistens ist es so, dass, als ein Beispiel Freiheit statt Angst, da war im Prinzip vorher schon klar, dass alle Leute gegen diese Vorratsdatenspeicherung waren oder sowas. Aber das hat nichts mit der Demonstration selber zu tun. Es war einfach mehr so Selbstidentifikation in der Masse. Und deswegen gehe ich selten auf Demonstrationen, weil ich glaube, dass man an anderen Punkten viel mehr noch politisch Sachen voranbringen kann, eben tatsächlich in der Kleinarbeit. Ja, also ich meine... Ist jetzt schon wieder viel gewesen. Das ist jetzt viel gewesen. Ich meine, ich denke, das eine ist auch ein ganz, ganz grundsätzliches Problem der Wahrnehmung zwischen irgendwie Ohnmacht und Allmacht sozusagen. Manchmal hat man das Gefühl, man ist auf einer Demonstration und diese Demonstration jetzt generiert so ein Gefühl der Allmacht, und das ist natürlich genauso fatal, wie sozusagen sich grundsätzlich sozusagen vollkommen in die Ohnmacht zu begeben und dann gar nicht mehr versuchen, dagegen irgendwie vorzugehen. Und die Frage wäre halt, inwieweit noch die Demonstration noch einen Weg ist, mit dieser Konstellation irgendwie umzugehen. Ja. Ich denke aber, das ist schwierig, ob die Demonstration, also mir, zum einen, also würde ich auch sagen, was natürlich bei Demonstrationen auch eine Rolle spielt, ist immer auch sein die Selbstvergewisserung. Also sozusagen, stehe ich mit meiner Meinung eigentlich alleine da? Wie viele Leute sind da eigentlich noch? Also so ein bisschen zu gucken, auch einzuschätzen zu können oder auch teilweise zu sehen, dass man mit gewissen Problemen nicht alleine ist. Also ja. Das könnte man fast so einen therapeutischen Zweck in der Demonstration nehmen. Ja, Selbstvergewisserung in gewisser Weise. Ja, und wie es auch. Ich würde auch nicht leugnen, dass manche Demonstrationen auch einen gewissen Erlebnischarakter irgendwie aufrufen, dass man sagt, man geht da jetzt dahin, weil man das sozusagen wie ein Event irgendwie bald und das teilweise dann auch manchmal die Demonstration sich oder die Demonstrationsbereitschaft sich aus einem Spektakel irgendwie ableiten lässt. Und nur natürlich habe ich gerade mal ganz häufig auch das Gefühl, dass Demonstrationen so ritualisiert sind. Also man. Ja. Das habe ich zum Beispiel bei den Demonstrationen bezüglich der Türkei in Berlin gemerkt, dass plötzlich, weil die eben auch von anderen Gruppen organisiert sind, da eine ganz andere Demonstrationskultur plötzlich zum Vorschein kommt, die man irgendwie, die so dem Bekannten widerspricht. Und ich denke auch da wäre zum Beispiel wieder eine Frage, wo man sich stellen könnte, ist das Problem vielleicht gar nicht die Demonstration, sondern sind es nicht vielmehr die ritualisierten Formen, die das angenommen hat? Können wir nicht wieder sozusagen eine andere Demonstrationskultur entwickeln, die es auch wieder schafft, Inhalte zu transportieren und sozusagen auch wieder eine Aufmerksamkeit zu erzeugen? Was natürlich nicht heißt, dass man jenseits von Demonstrationen nicht politisch arbeiten muss. Ich denke, da hast du ja nicht, also da stimme ich dir mit Sicherheit zu. Also wenn ich wirklich möglichst viele Menschen erreichen will und nicht möglichst viele Menschen an der Demonstration teilnehmen oder um die Demonstration herum da sind, ja. Dann muss ich eben schauen, wo sind eigentlich diese Menschen und wo kann ich denen quasi die Diskussion oder die Argumente, die ich unterbringen will, unterbringen. Und das wäre natürlich die Frage, ob eine Demonstration aufgrund auch ihres lokalen Charakters irgendwie mehr sein kann. Aber dann könnte man natürlich sagen, irgendwie, wir trennen jetzt quasi, wir müssen mal schauen, in welchem Sektor siedelt sich die Thematik an. Also das eine sind halt sehr lokale, also ich denke so Stadtpolitik. Stuttgart 21. Zum Beispiel Stuttgart 21, aber in Berlin haben wir auch regelmäßig sozusagen Themen, die, wo ich mir denke, Mauerumsetzung und sowas. Mauerumsetzung, Zwangsräumung, auch Nazi-Aufmärsche hier. Klar. Es gibt schon Themen, die sehr lokal irgendwie da sind, die auch ganz lokal, glaube ich, mit einer Demonstration gut beantwortet sind. Die Frage ist halt immer, wer geht da eigentlich hin zu diesen Demonstrationen? Oft ist es halt sowieso Leute, die sich eher dem linken Lager zugehörig fühlen, die also eh in gewisser Weise, also sowieso, aber die kommen selten, die haben selten eine Doppelhaushälfte am Rande Berlins, sondern es sind mehr Leute, die sowieso eine gewisse Community um sich herum haben und es wird halt innerhalb dieses Freundeskreises, wenn man es mal ganz positiv ausdrücken will, sowieso halt einfach auf die Demonstrationen gegangen, wie andere vielleicht zur Oper gehen, jetzt übertrieben gesagt. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, wie du schon gerade eben meintest, dass diese Ritualisierung leider auch dazu führt, dass es so Einschluss- und Ausschlusssysteme gibt, ohne dass es den Leuten selbst bewusst wird. Also klar, also die meisten Menschen gehen ungern alleine irgendwo hin, wo sie noch nicht waren. Und da ist es natürlich wirklich egal, ob ich jetzt zur Oper alleine gehe oder alleine ins Museum gehe oder alleine zum Fußball gehe oder alleine auf eine Bootsfahrt gehe. Also die meisten Dinge, die man alleine macht, sind erstmal beängstigend, weil man natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit hat, weil man dann auch teilweise, wenn man dann neu ist, erstmal nicht weiß, wie bewegt man sich dort, was kann man jetzt eigentlich machen, was darf man nicht machen. Also da, natürlich sind Demonstrationen auch kodifiziert und die Codes sind sozusagen nicht transparent. Ja. Ich frage mich natürlich, ob man das jetzt Demonstrationen mehr vorwerfen muss als seinen anderen Institutionen? Naja, theoretisch sollte ja, das finde ich ganz interessant, dass du sagst Institutionen. Die Frage ist halt immer, ob eine Demonstration überhaupt eine Institution sein sollte zumindest. Dass es eine ist, ist glaube ich nicht wegzudiskutieren, aber prinzipiell wäre es ja schöner, wenn es einfach eine spontane Äußerung der Bevölkerung wäre oder ein Teil dieser Bevölkerung wäre, finde ich. Ja, aber da, ich denke da sind wir wieder bei dem Punkt der Organisation. Also die Organisation hat diese Spontanität überhaupt ermöglicht. Also wenn ich spontan mich entscheide, dass ich das jetzt blöd finde, was passiert, und mich auf die Straße stelle alleine, dann bin ich immer noch keine Demonstration. Sondern also eine Demonstration bin ich ab einer gewissen Anzahl von Menschen. In Berlin sind es, glaube ich, kann ich ab 3 Menschen eine politische Demonstration sein. Ja. Bayern wollten jetzt mal auf 2 Menschen reduzieren. Aber ich brauche zumindest irgendwie, es gibt eben doch irgendwie gewisse Dinge, die eine Demonstration auszeichnen. Also 3 Freunde, die an der Ecke stehen, sind vielleicht eine Demonstration, aber vielleicht auch nicht. Also es muss irgendwie klar sich, also es ist ja immer auch ein öffentlicher Akt zu demonstrieren. Das ist ja kein seltener Privatakt. Also muss er sagen, auch gegenüber anderen Menschen artikulieren, dass es hier eine Demonstration ist. Und das, also da würde ich sagen, gibt es schon ganz viele Regeln, die auch sagen, rechtsstaatlich vorgegeben sind, die erstmal erfüllt sein müssen. Ich will auch gar nicht darauf hinaus, dass es diese Regeln nicht geben muss oder nicht geben sollte und so weiter, sondern mir geht es ja eher darum, dass ich in diesen Regeln leider irgendwie auf der dunklen Seite dieser Regeln oftmals eben diese Schere zeigt, die es eben gibt, also zwischen, sagen wir mal, ohne vielleicht Klassen zu verwenden, aber nehmen wir mal einfach, eine Familie, die am Stadtrand von Berlin wohnt, fühlt sich halt, eine WG in Kreuzberg nicht unbedingt nah, obwohl sie vielleicht maximal 10 Kilometer voneinander trennen oder sowas, ja. Und die Frage ist, ob nicht darin auch ein Problem liegt, also ob nicht darin auch das Problem liegt, dass in Deutschland eben in erster Linie eben, sagen wir mal, eher alternative Communities auf die Straße. Ich will nicht sagen, dass das nicht immer stimmt. Es gibt bestimmt auch Demonstrationen, mir fällt jetzt bloß gerade keine ein, außer vielleicht Stuttgart 21 selbst. Wo fallen leider dann doch ganz viele traurige Beispiele ein, wo sozusagen auch der gemeine Bürger sozusagen sein Demonstrationssprecher in Anführungszeichen ist, ganz häufig dann, wenn... wenn Moscheen in der Nähe gebaut werden sollen. Oder sozusagen Heime für Asylbewerber in irgendeiner Region errichtet werden, dann weiß der gemeine Deutsche dann doch, wo sein Demonstrationsrecht ist. Komischerweise. Nimmt er dann auch in Anspruch und da wäre natürlich auch, also die Frage war, also warum dort und nicht woanders? Und man könnte im besten Fall sagen, das gemeinsame Interesse überwindet dann irgendwie die gefühlte Distanz in den Themen, wo es wichtig ist. Nur, glaube ich, fängt der Unterschied natürlich schon auch darin an, wie sensibel Menschen gegenüber gewissen Themen sind. Also das zeigt sich ja bei allen möglichen Diskussionen, die in letzter Zeit, also politischen Diskussionen, die auftauchten. Also das ist schon, wenn es um so einen Begriff wie latent strukturellen Antisemitismus geht oder wenn es um, sagen, Rassismus, Sexismus geht, wo einfach sagen, natürlich ein gewisses Milieu eine erhöhte Sensibilität ausgebildet hat. Und dass dann sagen im Prinzip schon auf Vorfälle reagiert wird, die den meisten Menschen irgendwie überhaupt nicht mal als rassistische Vorfälle auffallen würden. Und da ist dann vielleicht eher das Problem, dass quasi die Leute gar nicht verstehen, warum da jetzt gerade demonstriert wird, weil sie gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert ist. Da wäre dann quasi, müsste man irgendwie vielleicht so einen 2-Stufen-Demonstrationsplan irgendwie sich überlegen, dass man sagt, okay, so eine spontane Demonstration hat überhaupt erstmal irgendwie so einen vorbereitenden Charakter, klar zu machen, warum es vielleicht notwendig sein könnte, eine größere Demonstration abzuhalten. Wobei, ich glaube, noch ein ganz anderes Problem, was da auftaucht, ist halt einfach so eine Frage der Erreichbarkeit. Also wie erreiche ich denn die Familie sozusagen am Stadtrand, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe und wir uns weder in denselben Sportvereinen treffen, noch irgendwie sonst wirklich wissen, dass wir das gemeinsame Interesse haben. Und es gibt diverse Plattformen, in denen sozusagen eine gewisse Szene sich organisiert und auch sozusagen koordiniert und Termine mitgeteilt werden, wie es das auch im Fußball oder auch für Musik auch gibt. Also so, wo wenn ich eine gewisse Musikgenre höre, dann weiß ich halt, dass ich auf die Seite gehe, wenn ich wissen will, wann demnächst ein schönes Konzert davon ist oder ein Konzert ist. Und ich glaube, so gibt es natürlich auch irgendwie Strukturen, die immer mit Einschluss und Ausschluss funktionieren. Also ja, wahrscheinlich ist das auch, du hast recht, also wo du es gerade so sagst, denke ich auch immer mehr, wahrscheinlich ist das gar nicht anders möglich, ob das wiederum gut oder schlecht ist, ist halt irgendwie dann wieder vielleicht eine andere Frage, die man auch nochmal diskutieren könnte, aber was das eben, also zu was das eben führt natürlich zwangsläufigerweise, wenn man das so sieht, ist natürlich eine Aufsplitterung in ganz viele unterschiedliche Interessensgebiete. Und vielleicht, also früher wäre es vielleicht so gewesen, dass man selbst für Sachen, die nur tangential mit dem eigenen Interesse zu tun hat, trotzdem auf die Straße gegangen ist, weil es halt halbwegs was mit mir zu tun hatte oder sowas in dem Dreh. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Heute hat halt jeder seine eigene Demonstration und das macht die Demonstration insgesamt kleiner. Und was ich gerade eben so dachte, was da ja auch eine Rolle spielt, ist, dass unsere Demonstrationskultur vielmehr in Deutschland offensichtlich schon so fortgeschritten ist und so sophistiziert ist, dass diese spontanen Äußerungen des Volkswillens, wie man sie vielleicht in anderen Ländern hat, die also noch jüngere Demokratien sind oder sowas in dem Dreh, sowieso auch gar nicht mehr hier herstellen könnte oder simulieren könnte, weil einfach unsere Demokratie ist einfach, stimmt überhaupt nicht unbedingt, weil unsere Demokratie ist jetzt 80, 70 Jahre alt, wie alt? So in dem Dreh. Ja, könnte man, wenn man das rechnen könnte, wäre man gut 60 Jahre alt, also ja, so in dem Dreh. Ach, ein bisschen älter. Ja, genau. Und das ist natürlich eigentlich auch noch kein Alter. Andererseits muss man natürlich sagen, dass es vordemokratische Zustände in Deutschland natürlich schon viel, viel, viel, viel länger gab. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach vielleicht auch ein kulturelles Problem ist, dass die Demonstration in unserem kulturellen Kontext, in dem dieses Deutschland, in dem wir ja nun mal leben, existiert, eben einfach nicht mehr, gar nicht die Möglichkeit bietet für große Demonstrationen, die den gleichen Impact haben wie Demonstrationen in Ägypten beispielsweise, wo ja jetzt gerade, glaube ich, gerade gestern habe ich das, glaube ich, gelesen, die Muslimbruderschaft auch abgebrannt ist, glaube ich, deren Büros. Wurde, willst du sagen, angegriffen und auch unter anderem mit Molotow-Cocktails beworfen. Mhm. Ich denke, wenn man sich die Demonstrationskultur in Deutschland so ein bisschen anschaut, dann ist sozusagen, gibt es so eine Tendenz hin, die Demonstrationen halt immer mehr an die Extremen zu schieben. Also es ist sozusagen nur eine Artikulationsform von vermeintlich also das, was dann sozusagen in der Extremismustheorie irgendwie links oder rechts verortet wird, so falsch diese Theorie auch ist, aber man hat im Prinzip kleine Nazi-Gruppen, die demonstrieren. Man hat den zum Glück seit Jahren immer kleiner werdenden Aufmarsch in Dresden oder auch in Magdeburg Anfang des Jahres, jedes Jahr. Und da irgendwie sind die großen Demonstrationen. Und dann, glaube ich, seit 68 irgendwie hat man das Gefühl, dass demonstrieren eben nur Linke oder Rechte. Und die, ja. Und meist, so wird sie auch medial präsentiert. Genau, ne? Und meist ist sozusagen der Anlass der einen auch der Grund, warum die anderen demonstrieren. Das verweist irgendwie immer aufeinander so. Und ich glaube, genau das ist sozusagen so ein Problem in Deutschland, dass sozusagen Demonstrationen nicht mehr als Artikulationsmittel aller Bürger verstanden wird, sondern irgendwie immer mit diesem Label, dass man sich dadurch irgendwo politisch verortet. Also das ist ja eben genau, wenn man sich schaut, wann demonstrieren eigentlich in Deutschland Menschen, dann ist das immer irgendwie... Kann man am Kalender schon vorher ankreuzen, ne? Es gibt ein paar Demonstrationen, die sind sozusagen fest in den Kalender eingetragen, aber auch sonst, wie gesagt, sind das nie irgendwie so in Anführungszeichen neutrale Themen, zu denen man ja trotzdem demonstrieren kann und so sagen. Also auch irgendwie hat man das Gefühl, Demonstrationen können eigentlich nur gegen irgendwas sein und irgendwas. Also man hat nur eine mediale Wahrnehmung, also auch medial gestützte Wahrnehmung von Demonstrationen, die immer irgendwie extrem und irgendwie immer dagegen ist. Und wenn man für irgendwas ist, dann hält man halt die Schnauze. So, so nach dem Motto, ja. Also wenn ich da kurz einhaken darf, also ich weiß nicht, ob du den Punkt zu Ende machen willst, aber weil ich jetzt dann auf was anderes hinaus will, aber das passt da gerade ganz gut. Denn was mir auch eingefallen ist, ist nämlich, wenn man sich jetzt ein bisschen was anderes ist nicht unbedingt eine Demonstration in dem Sinne, ich glaube, es ist zwar als Demonstration angemeldet, Christopher Street Day anguckt, der, sagen wir mal, eher eine positive Sicht, eine optimistische Sicht auf so LGBT-Themen haben will und so weiter. Oder und die anderen Buchstaben, die ich jetzt vergessen habe, Queer und Y und was weiß ich, was es da nicht alles noch gibt. Also ich probiere PC zu sein, aber es ist nicht mal ganz einfach. Da ist es ja eher so, dass es sich eher so verhält, manchmal wie bei der Weltmeisterschaft, ja, dass auf einmal wieder alle nationalistisch sein dürfen, dann können jetzt hier auf einmal alle total offen gegenüber Homosexuellen sein und Queer-Menschen und Trans-Menschen und so weiter sein können. weil es halt nicht darum geht, sich gegen etwas abzugrenzen, sondern für etwas auszusprechen. Und da nehmen lustigerweise ja auch ganz, ganz viele Menschen, zumindest in meinem Freundeskreis, auch teil, die sonst nie auf Demonstrationen gehen, weil das einfacher fällt offensichtlich. Ja, also zum einen würde ich halt sagen, ist es, das entspricht dann natürlich auch so einem Verhaltensmuster, das Guy Debord, wie wir so sagen, in der Gesellschaft als Gesellschaft des Spektakels bezeichnet hat, also die positiven Demonstrationen, die es sagen gibt, wie eben den Christopher Street Day, sind halt irgendwie außergewöhnlich exotisch, auch der Karneval der Kulturen, irgendwie, da geht man halt hin, weil man sozusagen mal sehen will, wie die so sind, so die anderen, die stimmt, die da eine andere Sexualität haben oder von anderen Ländern kommen, und das ist irgendwie so eine, ein bisschen so damit kokettieren, ja, und dann genau, man, ja. Irgendwann, man ist halt da und man schaut sich das mal an, aber so wirklich beteiligt ist man ja auch nicht, und was halt da natürlich auch trotzdem auffällt, ist, dass so ganz häufig da auch in der medialen Berichterstattung, also der Party-Aspekt sozusagen in den Vordergrund gerückt wird, und die eigentlich sozusagen politische Notwendigkeit, warum es diesen Christopher Street Day gibt und warum, also wie er sich sozusagen jedes Jahr wieder auch politisch versucht zu positionieren, ganz häufig da auch untergehen. Oder zum Beispiel gibt es ja auch seit mehreren Jahren den transgenialen CSD, den ich persönlich auch meist sympathischer finde, weil dort eben nochmal das Politische irgendwie versucht wird, stärker in den Vordergrund zu rücken. Also, aber da ist es, glaube ich, insofern halt einfacher, weil die Leute irgendwas geboten bekommen. Also, das ist vielleicht dann auch das, was ich vorhin mit Erlebnischarakter einer Demonstration bezeichnet habe. Also, das so eine, was immer auch die Demonstration selber meiner Meinung nach manchmal auch belastet, dass sie halt sozusagen plötzlich da immer irgendwie damit spielen muss. Sie muss den Leuten irgendwie was, hat das Gefühl, den Leuten was bieten zu müssen. Mhm. Aber den Leuten kann man eigentlich immer nur was bieten, wenn man dafür bereit ist, auf politische Inhalte zu verzichten, weil die sich in der Regel selten in eine Form irgendwie artikulieren lassen, die wieder die Spaß macht, und Spaß macht. Und das ist, glaube ich, das ist genau eben ein Problem, das ja in dem Überthema irgendwie politischer Hedonismus auch immer wieder verhandelt werden muss. Also wie geht man eigentlich damit um? Lässt sich Spaß und Politik miteinander verbinden? Wie kann man im besten Fall vielleicht beides haben, ohne dass eins von beiden auf der Strecke bleibt? Und das gelingt manchmal besser, manchmal weniger gut. Ich meine, die Fusion als Festival, sagen auch eigentlich als DIY-politisches Festival entstanden, wächst und wächst und wächst und hat sozusagen Ausmaße angenommen wie sozusagen jedes andere x-beliebige Festival auch. Und da ist, glaube ich, auch so eine Spannung, wie hält man die Balance zwischen eigentlich dem eigenen politischen Anspruch, den ich den Machern jetzt mal irgendwie pauschal unterstellen würde, und eben diesem Phänomen, dass offensichtlich sehr viele Leute dort Spaß haben, und wenn Leute irgendwo Spaß haben, dann kommt bestimmt auch noch jemand anders um die Ecke und will auch gerne Spaß haben. Klar, ja. Auch wenn er vielleicht mit den eigentlich politischen Grundsätzen, die der Ursprung oder der Ausgangspunkt waren, wenig zu tun hat. Und das gleiche Problem eben bei Demonstrationen auch. Und irgendwie die Hoffnung ist ja dann immer, dass man über den Spaß die Leute irgendwie politisieren können, was ich zwar ein bisschen naiv finde, und in der Regel zeigt sich auch, dass das gar nicht so funktioniert, aber könnte man vielleicht schon sagen, dass Leute sozusagen, die dort sind, am Ende weniger homophob da weggehen, als sie vielleicht sozusagen... So schlimm sind die anderen gar nicht, so nach dem Motto. So, aber ich finde solche... Ja, schon irgendwie, ohne den Leuten explizit irgendwie so eine, die stark zu politisieren, wäre das natürlich schon ein Fortschritt, wenn da Leute hingehen und am Ende sagen, Homosexuelle, Trans, Queer und welche Menschen auch immer sind auch Menschen, und mit denen kann man auch Spaß auf Partys haben, und das ist doch eigentlich ganz cool, wenn Menschen zusammen feiern. Ich finde, was du gerade gesagt hast, interessant, weil ich sehe das nämlich sehr, sehr positiv, wenn man es hinkriegt, dass Leute Spaß haben und gleichzeitig an solchen Sachen teilnehmen, die also ganz bewusst und offensiv auch politisch sind oder sie zumindest als solche verstehen. Denn das hat irgendwie was für mich mit so gelebter Utopie zu tun, und ich glaube, dass gerade darin auch eine große Stärke von solchen Sachen, die jetzt, also gerade von Leuten, die dann noch stärker politisiert sind, so, also du bist ja sehr politisiert zum Beispiel, also zumindest im Verhältnis zu mir vielleicht, dass ich glaube aber, dass gerade darin die große Stärke ist, weil es nämlich so gelebte Utopie halt den Vorteil bietet, dass sie halt durch die Hintertür gewissermaßen diese politischen Inhalte vermittelt, nämlich durch Identifikation mit dem Schönen. Und das finde ich eine gute Möglichkeit, Leuten durch Osmose gewissermaßen, dass man einfach mit diesen Leuten zu tun hat, die anders denken, die anders sind, auch anders empfinden vielleicht sogar und vor allen Dingen sich auch anders identifizieren, dass das Problem viel geringer wird auf einmal, wenn man zusammen Spaß hat und so. Ohne, dass man darüber reden muss, warum es sinnvoll ist, dass man halt, was weiß ich, zum Beispiel den Gender Gap benutzt. Da muss man nur eine Weile lang, meiner Meinung nach zumindest eine Weile lang, irgendwie in diesem Umfeld vielleicht oder bei mir ist es jetzt in der Familie und so weiter mit Leuten zu tun hat, die jetzt zum Beispiel homosexuell sind oder sowas in dieser Art, dann beschäftigt man sich einfach damit, weil es halt irgendwie zum Beispiel im Freundeskreis oder in der Familie oder was auch immer irgendwie mit diesen Leuten zu tun hatte. Und ich glaube, dass das viel besser wirkt, als wenn man immer politisch rational probiert, die Leute über den Diskursweg zu überzeugen. Ja, das ist sozusagen wahrscheinlich so analog der Unterscheidung, die Walter Benjamin sozusagen in dem Kunstwerkaufsatz gemacht hat zwischen visueller Rezeption und taktiler Rezeption. Ja, genau. Also, stimmt. Ja. Das eine sozusagen so eine, dieses mit Argumenten, den Leuten Argumente aufzeigen und dann sozusagen sehen sie die und sehen die ein und am Ende sind sie irgendwie überzeugt. Das andere klassisch aufklärerisch. So. Ja, durch das Verhalten irgendwie den Leuten zeigen, dass es anders geht. Ja. Der performative Aspekt ist da einfach viel größer und ich glaube, dass das heute viel besser wirkt. So. Ja, wobei jetzt also trotzdem würde ich sagen, würde das eben nur dann, also funktioniert das nur dann, wenn auch der taktile Input sozusagen über den Raum und die Zeit, in dem er erlebt wird, hinaus wirksam wird. Und das habe ich manchmal zum Beispiel gerade, wenn es jetzt um politischen Hedonismus geht, ist so ein bisschen das Problem, dass die Leute sozusagen Woche und Wochenende so strikt voneinander trennen und das eine ist sozusagen, also und dadurch, dass man das so voneinander trennt, bleiben halt aus diese osmotischen Reaktionen irgendwie aus, weil das, was man dann am Wochenende irgendwie positiv im Club erfährt, dass man sozusagen plötzlich eine Tauschkultur hat, die eben nicht monetär organisiert ist, die oder sozusagen einen Austausch mit anderen Menschen hat, die sozusagen vielleicht eben doch vom Stadtrand kommen und es gar keinen Unterschied macht und man sozusagen oder andere Sexualitäten haben oder überhaupt irgendwie anders sind. Und dass diese Offenheit plötzlich in diesen Raum lokalisiert wird, man gar nicht wer sozusagen merkt, dass eben das gleiche, also die gleiche Offenheit eben vielleicht auch in der U-Bahn weiterhelfen würde oder vielleicht auch die U-Bahn oder sonstige Räume in unserem Alltag anders und besser gestalten würde, wenn wir auch jenseits dieser Räume irgendwie eine gewisse Offenheit und eine Toleranz gegenüber anderen Menschen an den Tag legen würden. Und das ist manchmal so immer diese Schwierigkeit, dass es so selber wieder so sich institutionalisiert und durch diese Institutionalisierung quasi genau die Effekte außerhalb der Institution nicht mitnimmt. Ja. Und das hat sicherlich auch so, es gibt Grenzbereiche, in denen das dann also ausfranst ganz stark und klar, das stimmt schon, aber ich würde behaupten wollen, dass diese Bereiche wachsen. Also klar gibt es irgendwie so, es gibt gibt ja diesen Begriff der besonderen Räume so, Heterotopien. Genau, Heterotopien bei Foucault. Genau, also wo man also bestimmte Räume sich einfach anders verhalten und in diesen Räumen man auch tatsächlich anders ist einfach. Man ist da halt einfach anders. Und ich glaube, dass umso stärker man diese Räume macht, umso mehr können sie über sich selbst hinaus auch die normalen Räume in Anführungsstrichen auch mitverändern. Ich denke, das sieht man ganz stark zum Beispiel an der Technokultur, die ja in Berlin in den 90ern ganz stark war, die ja heute sicherlich verdünnt in irgendeiner Form auch immer noch nach wie vor existiert. Aber vieles, was heute in Berlin so toll gefunden wird, denke ich, hat eben auch, also gerade jetzt heutzutage eben auch mehr noch mit der Technokultur, die halt in den 90ern stattfand und Ende der 80er stattfand, in Berlin zu tun, als mit der Punkkultur und so weiter davor, würde ich behaupten. Dass also die meisten Leute kommen eben gerne nach Berlin wegen dieser Lebensweise. Und vieles deutet eben darauf hin, dass sich also da zumindest etwas, unabhängig davon, ob du dem jetzt zustimmst als These, würde ich sagen, kann man schon beobachten, dass also diese Subkultur über sich selbst hinausgewachsen ist und sich auf die Stadt ausgeweitet hat und dass es also mehr Räume gibt, in der jetzt Ähnliches gelebt wird. Ja gut, man könnte natürlich aber auch sagen, also das ist natürlich jetzt immer noch so präsent, weil es sich in Anführungszeichen durchgesetzt hat und das hat sich deshalb durchgesetzt, weil es sozusagen mit einer kapitalistischen Produktionsweise sozusagen konform geht oder diese nicht so grundsätzlich in Frage stellt, wie es jetzt zum Beispiel eine Punkkultur für sich in Anspruch nimmt. Also das wäre jetzt die Frage, nur weil es so ist, würde ich noch nicht sagen, dass es grundsätzlich schon, also deswegen das Positive ist, sondern man müsste da wahrscheinlich nochmal genau hingucken. Also ich finde das natürlich, die These erstmal ganz interessant. Ich würde nur sagen, dass, naja, also mit Sicherheit hat auch diese Elektro- oder die Techno-Szene irgendwie ein gewisses Berlin-Bild geprägt, aber auch da müsste man dann wieder sozusagen schauen, also, wie viel, klar, sozusagen, wie viel von dem, was dort wirklich gelebt, damals gelebt worden ist, ist eigentlich noch mitgenommen worden in die Echtzeit und wie viel ist eigentlich immer noch dieses Bild. Also man zum Beispiel scheinen ganz viele Leute zu vergessen, dass der Clubbetreiber nicht sozusagen einen Club hat, weil er Techno-Musik so gerne mag, sondern auch deshalb, weil ein Club eine Einnahmequelle ist und man Geld damit verdienen kann. Mhm. Was jetzt kann man gut finden oder schlecht finden, aber viele Leute scheinen das so komplett auszublenden. Also da ist so dieses Bild einer liberalen Techno-Szene, die irgendwie offen ist und irgendwie ohne Geld funktioniert, überdeckt eigentlich die realen sozusagen ökonomischen Bedingungen, unter denen diese Szene heutzutage existiert. Ich würde sagen, das ist beides richtig. Also was du sagst, stimmt natürlich. Man muss sich das natürlich, also man müsste sich das wäre wirklich mal interessant, mal zeithistorisch zu gucken, inwiefern, also wo sich jetzt so Ideen der Techno-Szene auch in der jetzt was sie in anderen Kiezen und so weiter wiederfinden und so weiter. Das war ja auch, wie gesagt, bloß eine These, aber ich glaube, was du sagst, stimmt natürlich genauso, dass man da aufpassen muss, was man da sagt. Es ging jetzt hier auch bloß eigentlich von dieser These wiederum nur um einen Teilbereich, um den es darum ging, dass diese über sich selbst hinausgewachsen ist und in anderen Sachen stattfand. Und wieder, ist schon... Natürlich gibt es halt, also es gibt ja auch eine gewisse... theoretische Position, die zum Beispiel der Kritik, auch der Kapitalismuskritik, immer schon eben dieses Moment unterschiebt, dass sie letztlich halt notwendig ist, damit das sozusagen kapitalistische System am Ende besser funktionieren kann. Hm. Also dass sozusagen jede Kritik eigentlich immer erstmal willkommen ist, weil sie am Ende dazu führt, dass es trotzdem das große Ganze am Ende besser funktioniert. Und das könnte man natürlich auch da sagen, also dass selbst Szenen, die sich sozusagen eigentlich in so einem Außen verorten, am Ende sozusagen genau deshalb tolerabel sind, weil dadurch sozusagen Emergenzeffekte entstehen, die wieder positiv zurückwirken. Und dann muss man halt quasi wahrscheinlich im Detail dann hinschauen, was nehmen die Leute denn wirklich mit? Und ja, also ich will natürlich dem Ganzen nicht absprechen, dass es irgendwie auch positive Effekte hat. Ich würde da halt nur immer, also bin da eher skeptisch, dass ich alleine durch sozusagen das politische Feiern an den Gesamtverhältnissen so etwas ändert, dass man sagt, es ist vielleicht gar nicht mehr notwendig, dass Feiern politisch sind, weil sozusagen die Verhältnisse sich so ändern. Ja, natürlich, ja klar. Dass Politik anders stattfindet. Na, mal zurück zu den Demonstrationen vielleicht. Genau, vielleicht zu den Demonstrationen, weil die Frage wäre dann, und ich meine, dafür hat sich der ganze Umweg, glaube ich, sogar schon gelohnt, ist, was kann man eigentlich sozusagen als Teilnehmer einer Demonstration lernen? Oder beziehungsweise welche anderen Verhaltensmuster sind dort erfahrbar, die man vielleicht sozusagen in dieser Form, in anderen Aktionsformen oder in anderen, wie sozusagen, Situationen unserer Gesellschaft so vielleicht nicht erfährt? Und ich denke, denk an so Sachen wie, eine gewisse Synchronizität von Schritten. Also ich meine, wenn wir damit, machen wir es mal ganz kleinteilig. Also wenn ich eng hinter jemandem oder hinter einer Person laufe, dann muss ich meinen Schritt dem Schritt der anderen Person anpassen und das versuche ja nicht die ganze Zeit in die Hacken zu treten. Ja. Und vielleicht ist das, oder auch bei einer Demonstration ist es erlaubt, laut zu sein. Während wir sozusagen in unserem Alltag wahrscheinlich selten irgendwie schreien, also manche Menschen vielleicht mit ihren Kindern oder vielleicht wem auch immer, aber die meisten Menschen sind halt gar nicht so laut in ihrem Alltag. Und auf der Demonstration ist es plötzlich erlaubt, ähnlich wie jetzt auch das Stadion, seine Stimme zu erheben. Also und eine Stimme erheben dann im wörtlichen Sinn, ich darf laut sein und ich darf rufen. Und auch dort quasi, es gibt Menschen, die singen im Chor, auf einer Demonstration kann man plötzlich eine Parole sozusagen in Einklang mit den anderen. Also ich würde auch sagen, da übernimmt irgendwie Demonstration ja auch sakrale Momente, die es vorher vielleicht im religiösen Kontext gegeben hat. Also während die meisten Menschen früher dann vielleicht in der Kirche gemeinsam gesungen haben und die meisten Leute heutzutage aber gar nicht mehr in die Kirche gehen, fällt so das Moment des gemeinsamen Singens weg. Mhm. Die Demonstration gibt da irgendwie substituiert das auf eine gewisse Art und Weise. Dann würde ich sagen, gibt es Formen von Solidarität auf einer Demonstration. Also ich habe selten erlebt, dass man keine Kippe bekommt, wenn man auf einer Demonstration ist, der Tabakall geht oder auch. Ja, das stimmt. Sollte es jetzt wirklich zu Übergriffen von wem auch immer kommen oder von der Polizei kommen, ist in der Regel eigentlich die Hilfsbereitschaft der Teilnehmer dieser Demonstration immer sehr hoch. Und das ist auch eigentlich eine sehr schöne Erfahrung zu sehen. Also kann man davon, also sagen, dass man geholfen bekommt, wenn man quasi Opfer von Übergriffen wird, oder dass man auch anderen Leuten sehr direkt helfen kann und sei es Augen auswaschen, sei es auch die Leute in den Arm nehmen, sei es sich einreihen, sei es sagen, auch Gespräche. Also das sind, glaube ich, Formen des Kontakts mit anderen Menschen, die im Alltag sehr selten oder vielleicht die, nicht so die häufig man halt auch gar nicht so üben kann in dem Zusammenhang. Genau. Also ich kann zur Liste auch super ergänzen. Also mir fällt zum Beispiel auch ein, dass, also was ganz großartig ist in diesem Zusammenhang, ist immer, dass alle in ihrer, also im besten, ihr Best Behavior eigentlich zeigen, weil sie eben jetzt hier als Menschen tatsächlich im Prinzip Vorbildcharakter haben, weil sie halt demonstrieren, das heißt also irgendwie vorführen, wie man sich hier zumindest in diesen Zusammenhängen zu verhalten hat. Das heißt, alle sind freundlich zueinander, man nimmt aufeinander Rücksicht, Leute werden vorgelassen, andere Leute und so weiter, nicht wahr? Wie du ja gerade eben selber schon meintest, das liegt natürlich in erster Linie auch daran, dass man sich selbst viel mehr empfindet auf Demonstrationen, weil es halt um irgendetwas geht. Und ich glaube, das kommt auch gut mit dem zusammen, was du ja immer wichtig findest, dass man sich als Menschen auch, als Mensch eben selbst auch wahrnimmt, eben in seiner ganzen Körperlichkeit, aber auch eben in seiner ganzen Person, so, die man eben in Demonstrationen gegenüber anderen auch viel besser noch darstellen kann. Und das äußert sich einfach ganz gut. Das ist halt ein super Hintergrund, hinter dem man auf einmal zu existieren scheint wieder. Und das ist eine schöne Erfahrung, denke ich. Also ich meine, ich würde aber trotzdem auch sagen, es gibt natürlich auch Demonstrationen, die ein sehr schlechtes Bild sozusagen von sich hinterlassen und sozusagen, wo auch Menschen gar nicht versuchen, irgendwie vorbildlich zu sein, sondern also. Ja, klar, also das. Es gibt auch immer wieder sozusagen einzelne Ausfälle. Also es gibt auch Leute, die gehen total vollgesoffen auf Demonstrationen, was einfach sozusagen gefährlich ist, weil es ihre Sicherheit gefährdet, weil es sozusagen die Sicherheit der anderen gefährdet und weil es eben auch genau dieses Bild irgendwie zerstört und sozusagen genau wieder den Leuten, die dagegen argumentieren, wieder Futter gibt, dass da jetzt irgendwie Leute durch die kotzen durch die, wobei ich habe auch schon auf die, aber ja, egal. aber ich meine jetzt, was mir gerade so der Gedanke kam, ist, dass also auch so, dass so eine Demonstration jetzt vielleicht eher abstrakt gesprochen ja auch irgendwie wirklich ein Simulationsraum für Demokratie sein kann. Also dass man auf Demonstrationen sich selber verorten kann. Also man kann sich ja selber aussuchen, ob man sozusagen vorne laufen will oder ob man sozusagen eher in der Nähe des Lautis laufen will oder ob man hinten laufen will. Man kann sich sozusagen zum einen selbst verorten. Ganz egal, wo man sich verortet, man ist sozusagen konfrontiert mit anderen Menschen, die da drumherum sind, mit denen man sich irgendwie arrangieren muss. Man hat irgendwie die Möglichkeit, gemäß seiner eigenen Interessen auf dieser Demonstration erstmal zu agieren. Man kann partizipieren, man kann sich auch eher zurückhalten, eher eine Beobachtungsposition einnehmen. Ja. Man könnte auch Demonstrationen organisieren, man kann sozusagen. Es gibt auch so eine spontane Zuordnung, wo man dann ganz schnell feststellt, es passt vielleicht nicht so, wie man es im Alltag kennt, aber man lernt nochmal eine ganz andere, also ganz andere Menschen kennen, die irgendwie ähnlich dieses politische Ziel zum Beispiel ähnlich verfolgen wollen. Und das sind dann ganz unterschiedliche Leute, mit denen man normalerweise nie zu tun hätte oder so. Oder manchmal gibt es auch sozusagen entstehen daraus doch auch Diskussionen, die am Ende zeigen, dass quasi man eigentlich ganz andere Ziele hat, aber man trotzdem auf der gleichen Demonstration ist. Ja, genau. Weil sozusagen ganz unterschiedliche Verständnisse für das Problemfeld gibt, weil man ganz unterschiedliche Zugänge hat und dann merkt man plötzlich überhaupt, dass es die andere Perspektive gibt, also dass man das, was man für eindeutig hielt, irgendwie so eindeutig gar nicht ist, und dann manchmal führt das eben auch zu Spaltungen und dann gibt es plötzlich eine Demonstration, die jahrelang eine Demonstration war, führt dann plötzlich dazu, dass es zwei Demonstrationen gibt, weil man eben doch gemerkt hat, manchmal kommt es auf feine Nuancen an, manchmal geht es um ganz grundsätzliche Unterschiede, also manchmal wachsen Demonstrationen auch wieder zusammen und wir als Gruppen beteiligen sich, Gruppen scheren aus, Individuen sind da oder nicht. Und das stimmt. Na, was ich halt auch so spannend fand, also mir kommt jetzt gerade, wo wir jetzt gerade so darüber reden, eine meiner ersten großen Demonstrationserfahrungen war damals auf dem G8-Gipfel in Edinburgh. Das ist jetzt ja schon eine ganze Weile her, aber das war eine meiner größeren Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Was ich da interessant fand, dass es in gewisser Weise so Archetypen von Demonstranten gibt und Demonstrantinnen gibt, und fand ich total klasse. Also es gab halt dann so, ohne jetzt zu Stereotyp werden zu wollen, aber es gibt halt so ein paar, die sich dann den anarchistischen Clowns zugeordnet haben, so ein paar, die dann also eher aus so einem marxistischen Kontext Globalisierungskritik betrieben haben, die dann also zusammen rumhängen. Da gab es ein paar, die aus pragmatischen Gründen so ein bisschen Community hatten dort und also tatsächlich auch, wie ich es vorhin meinte, so gelebte Utopie da eben praktiziert haben und so weiter. Und dann diese Leute haben natürlich unterschiedlich zu mir selbst, der ich damals ja noch sehr, sehr jung war, ich war, glaube ich, gerade mit dem Abi fertig, dahin gefahren ist und im Prinzip tatsächlich noch ein Blank Slate war, was so zumindest diese großen Zusammenhänge irgendwie war. gab. Das heißt, also ich bin ja auch sehr, sehr spät erst politisiert worden, wenn man so will. Und dahin gefahren bin und alles so ein bisschen gepasst hat und manches dann auch nicht. Und dann nachher hat sich dann eben herausgestellt, gab es dann so 3, 4, 5 Leute, mit denen man sich dann öfters in den vielen Demonstrationen, die es ja dann diese Woche dort gab, irgendwie getroffen hat. Und dann fing man halt an, miteinander zu reden. Und dann ging man mal, ich übertreibe jetzt natürlich, aber zu den Marxisten mal. Und dann ging man mal zu den Anarchisten, hat da mal geguckt und so weiter. Und man hat sich einfach kennengelernt. Also man hat natürlich auch andere kennengelernt, aber vor allen Dingen hat man sich selber kennengelernt. Und ich glaube, das sollte man sich nicht nehmen lassen, das mal mitzumachen. Da kann man nämlich übrigens auch alleine hinfahren. Ich bin nämlich tatsächlich zum G8-Gipfel auch alleine gefahren. Und man muss nicht unbedingt jetzt zum G8-Gipfel fahren, um eine ähnliche Erfahrung zu machen, meine ich bloß. Früher oder später wird sich schon jemand finden, mit dem man gemeinsam demonstriert, weil man nie halt alleine demonstriert. Ja, also ich meine, in der Regel bleibt man auf Demonstrationen dann meist auch nicht alleine. Also wenn man nicht will, ich meine natürlich kann auch Demonstrationen mal sozusagen eher kritisch begleitet, wenn man das so nennen kann. Und dann bin ich da halt alleine hingefahren, habe mir angeschaut, was die Menschen so machen und war jetzt vielleicht auch weniger so ein... Ja, so ein soziologischer Blick so. Ja, mehr Beobachter als Teilnehmer. Also auch das ist ja eine Rolle, die man bezüglich Demonstrationen einnehmen kann. Und das hat ja, darf ja auch jeder für sich selbst machen. Klar, ja. Das stimmt, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich demonstrieren gehen, ne? Also insgesamt glaube ich, dass wir festhalten können, wenn wir es vielleicht nochmal zusammenfassen, so demonstrieren ist nicht überflüssig, demonstrieren ist schon noch wichtig in bestimmten Zusammenhängen, gerade bei lokalisierten Dingen und auf jeden Fall eine wichtige Meinungsäußerung in Demokratien, weil ich hatte das gestern so schön gehört irgendwo, dass halt eben Demokratie nicht an der Wahlurne aufhört, sondern eben darüber hinausgeht. Man kann sich da selber kennenlernen und andere Menschen auch und vieles wird viel klarer. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Plädoyer, vielleicht öfters mal auf eine Demonstration zu gehen. Ob man das jetzt, so wie Sven macht, der sehr, sehr viel öfter auf Demonstrationen ist oder eher so wie ich, der sich dann schon nitpicky verhält und dann ganz bestimmte Demonstrationen für sich wählt oder sowas. Aber ich finde, man sollte auf keinen Fall sagen, dass man grundsätzlich auf keine Demos geht, weil sie keinen Sinn haben oder sowas. Beziehungsweise würde ich dann sagen, wenn man glaubt, dass die Demonstrationen in der bisherigen Form keinen Sinn haben, dann kann man ja sozusagen eine eigene Demonstrationsform sich überlegen und eben schauen, ob man vielleicht auch nicht was ändern kann. Also ich glaube, ich denke, eine gewisse Kritik an den ritualisierten Formen von Demonstrationen ist durchaus angebracht und auch richtig. Nur würde ich sagen, dass das am Ende zu einer Totalablehnung führt, halte ich für fatal. Also dass die Leute sollen im Prinzip, wenn sie mit gewissen Formen der Demonstration nicht einverstanden sind, eben schauen, ob es nicht vielleicht auch andere Formen gibt und einfach das auch sozusagen die Demonstration eher als so einen Experimentalraum, ein Experimentalsystem zu begreifen und zu sagen, was schauen wir mal, was da geht und was da nicht geht und wie weit wir gehen oder gehen wollen. Und ja, man muss sich ja nicht gleich zum sprichwörtlichen schwarzen Block zugehörig fühlen und Steine werfen, wenn man nicht will. Da sollte man sowieso, also wenn man das also, naja. Ja, du würdest jetzt natürlich sagen, so kann man das überhaupt nicht sagen. Wahrscheinlich. Nein, ich würde sagen, natürlich ist das Wichtigste auch bei Demonstrationen, die körperliche Unversehrtheit zu wahren. Und ja, klar. Ich glaube, halt es für fatal, sich jetzt einfach mal zu entscheiden, jetzt in den schwarzen Block zu gehen. Mhm. Jetzt ist auch okay. Es war ja ganz gut, dass wir haben Besuch. Wir sind aber auch gerade fertig. Ich würde das jetzt nicht rausschneiden. Ich glaube, das gehört dazu. Danke fürs Zuhören. Es war jetzt eine Weile lang keine neue Folge am Start. Aus verschiedensten Gründen. Das Leben ist, wie es ist. Aber das fand ich jetzt nochmal ganz wichtig und schön, dass es geklappt hat. Ja. Wir können uns nächste Mal gerne wiederhören. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann abonniert uns doch. Wo könnt ihr das machen? Auf unserer Webseite. Die findet ihr unter fragen.openmedi.de. Da habt ihr auch die Möglichkeit, nochmal nachzulesen, unsere Shownotes und so weiter. Wir werden vielleicht die eine oder andere Sache auch nochmal verlinken. Auch wenn ich schon mal gleich vorweg sage, dass mein Kugelschreiber gleich in den ersten 2 Minuten den Geist aufgab. Das heißt, mal sehen, wie viel Shownotes wir dieses Mal auch haben werden. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.